Heil euch, die ihr treu und fest an die Horde absurd glaubt. Gefangen in den Kerkern der Weltlichkeit sprechen wir, Fleck Nitrek und Chuck, die heilende Sohn, zu euch, ihr auserwählten Brüder und Schwestern des Fürsten der Finsternis, dem leuchtenden Sohn der Morgenröte, Lucifer. Er hat uns sein Wort offenbart, denn das Ende dieses Weltentages ist nah. Und wir, die Söhne und Töchter des dunklen Meisters, müssen uns vor den Lügengespinsten Gott Jahwes und seiner Knechte lösen. Tut bald, sollt auch ihr mit diesem Glanze der Wahrheit erleuchtet werden. Noch in diesem Jahr wird sich die strahlende Morgendämmerung des neuen Weltentages gebären. Blessed by the Maiden, blessed by the Horned One, Pagan Power Wolf. Psalm 28 des zweiten Buch Nitöks. Der Sieg Luzifers. Der Meister steht von seinem Thron auf und die Feinde der Finsternis fliehen, die die Auserwählten hassen, sie fliehen vor der Macht des dunklen Vaters. Wie Rauch verweht, so verwehen sie, wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Falschen um vor Luzifer. Die Auserwählten aber jubeln und preisen den Meister. Singet dem Fürsten der Finsternis. Lobet den einen wahren Erlöser, Luzifer. Ein Vater der auserwählten Söhne und Töchter ist Luzifer. In der Finsternis. Ein Meister, der seine Novizen die schwarzen Künste der Magie und des Krieges lehrt, dass sie gewappnet seien für das letzte Gefecht. Luzifer, als du deine auserwählten Kinder zusammenführtest, da bebte die Erde von ihrem Jubelgeschrei. Wenn das versiegelte Volk Zion des Lichtgottes niedergestreckt auf den Schlachtfeldern liegt, dann leuchtet es wie frisch gefallener Schnee, auf dem ein Regen aus Blut niedergeht. Luzifers Legionen. Tausend im Himmel, auf Erden und in den Unterwelten. Luzifer, du bist der Fürst der Finsternis. Auch die Ungläubigen, die Falschen, die sich vor dir, Meister, beugen. Luzifers Legionen. Niemand wird sie jemals fallen sehen. Sie werden die Füße im Blute ihrer Feinde baden. Die Welpen sollen es auflecken. Die Pferde sollen es saufen. Die Adler sollen es wiederbeinbrechen. Entbiete, Meister, deine Macht. Tritt nieder. wie das Geld die Farbe durch Ideen. Das zerstreue die Diener des Lichtgottes, die Irrlehre verbreitet unter den Völkern an allen Enden der Welt. Preist Lucifer, ihr Auserwählten, denn der Sieg des dunklen Vaters ist unser Sieg! Zuletzt an meine Auserwählten, Brüder und Schwestern, seid stark in Lucifer und in der Macht seiner Stärke. Denn wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern auch mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit Gott Jahwe und seinem gesalbten Diener Jesus, die in der Sphäre des Lichtes herrschen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Luzifers, damit ihr in der letzten Schlacht alles überwindet und das Feld erobern könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für den wahren Glauben. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild der Finsternis, mit dem ihr auslöschen könnt alle vergifteten Pfeile der Herren dieser Welt, und nehmt den Helm des Heils und das stählerne Schwert des Geistes, welcher uns beseelt seit unserer Auswahl vor tausend und tausend Jahren. Huldigt alle Zeit mit starken Gebeten den dunklen Göttern, die da sind vereint im Fürsten der Finsternis, Lucifer. Denket auch an unsere auserwählten Brüder, die da sitzen, in Ketten gebunden, in den Kerker der Welt, um des wahren Glaubens willen. Erwehrt euch der Ungläubigen und der Anhänger des falschen Gottes Jahwe mit der Schärfe des Schwertes und verschließt eure Herzen von der Falschheit und Lüge in dieser Welt. Die Macht der Finsternis sei mit euch und Lucifer sei euer Wächter von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sei es!